präsentiere Ihnen nun den Sohn von Adam Riese, der König aller Excel-Listen, zum Thema Der mit den Zahlen tanzt, Seppi Neubauer. Danke, Andi, und ich fange auch schon direkt an jetzt. Es hat zwar momentan nichts mit Zahlen zu tun, ich brauche aber auch ein bisschen Einleitung dazu. Wird keinem wehtun. Ihr könnt euch ja alle noch erinnern, als Real Madrid damals in Österreich war, vor 4-5 Wochen und gegen einen kleinen Club irgendwo im UEFA Cup gespielt hat. Damals war ja Beckham mit seinen ganzen Teamkollegen aus Spanien da und die hatten eine super Woche mit Trainingslager und allem Pipapo hier bei uns in der Steiermark. So, jetzt ist aber neulich erst rausgekommen, der David Beckham hatte eine Affäre und zwar mit einem Mädchen aus der Steiermark. Wie könnte es anders sein? Wir haben natürlich die Besten in jeder Hinsicht. Dazu ein paar Zahlen. Dieses Mädchen, sie heißt übrigens Natalie, kommt aus der Ortschaft Irtning. Diese Ortschaft hat bitte 2632 Einwohner. Wir haben uns da jetzt was überlegt. Wenn wir annehmen, die Hälfte dieser Einwohner sind Frauen, dann bleiben da noch 1316 über. Wir wissen auch noch mehr über diese Ortschaft, und zwar, dass 534 Frauen unter 14 Jahre sind. Das heißt, die kommen schon mal nicht in Frage für den Becks. Außerdem wissen wir, 308 Frauen dieser Ortschaft sind über 60. Das ergibt dann in Summe 842 Frauen, mit denen Beckham nichts gehabt haben wird. 1316 minus 842 ergibt laut Adam Riese 474. Wenn wir das jetzt bei einer linearen Verteilung aufteilen, und zwar von den Jahren 15 bis 59, die der Beck sich ausgesucht haben könnte, dann kommen wir da auf 53,8636 periodisch Frauen pro Jahr. Wir nehmen jetzt aber an, dass der Beck sich keine unter 19-Jährige und auch keine über 24-Jährige ausgesucht haben wird. Das heißt, der Rahmen dieser Frauen, die er sich ausgesucht hat, sind 5 Jahre, also zwischen 19 und 24. Wir nehmen jetzt aber an, dass ein Geburtenrückgang eingetreten ist in den letzten 60 Jahren von ca. 20%. Das heißt, es bleiben nicht 53,8 Frauen über, sondern genau 43,09 periodisch. Und bei einer Wahrscheinlichkeit, dass vor ca. 20 Jahren der Name Natalie vergeben wurde, also bei einer Wahrscheinlichkeit von 2%, dann bleibt da genau eine Natalie übrig. Wenn überhaupt. Eher 0,9. Ja, das habe ich jetzt nicht so genau berücksichtigt. Du weißt, ich bin mit den Zahlen nicht so. Ich habe mich da eher so auf meine spontane Ader verlassen. Jedenfalls möchten wir uns bei dem kleinen Stück bedanken, dass sie uns wieder so gut in den Nachrichten präsentiert hat. Aber eigentlich ist ja wahrscheinlich der Beck schuld, weil wer will es ihm verübeln, wenn er seine Frau nicht mehr will? Die Victoria ist jetzt gekürt geworden zur nutzlosesten Prominenten der der britannischen Insel, der UK, aber er steht ihr um nichts nach, er ist ja schon der Zweite. Gratuliere ihm. Das tun wir auch. Nochmal alles Gute hier vom Podcast Der Wilden Gedanken.